sag mir, warum liebst du diesen Typ mit den Eins? Warum schaust du mich nicht an, du gehst nur vorbei? Warum nimmst du Schmerz und gehst nicht, sondern verzeihst? Du bist eine Bitch, doch ich glaub nicht, dass du's weißt. Gesichter sind zwei, bring nicht da dabei. Du ziehst dir auf YouTube die Tutorials rein. Du liebst Fashion Nova und verlinkst jeden bei. Du brauchst diese Liebe und die Aufmerksamkeit. Baby, warum sticht dein Herz wie Lupus Weiß? Baby, warum steigst du aus dem Zug und dich ein? Warum schreibst du auf deinem Insta, alle sind gleich? Warum liebst du diesen Typ mit den Eins? Warum schaust du mich nicht an und gehst nur vorbei?